Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Robert Musil. Teil 2. Es kamen zwei Feiertage. Da sie auf einen Montag und Dienstag fielen, ließ der Direktor den Zöglingen schon den Samstag frei, und es gab viertägige Ferien. Für Törleß war dies jedoch zu wenig, um die weite Reise nach Hause machen zu können. Er hatte deswegen gehofft, dass wenigstens seine Eltern ihn besuchen würden. Allein dein Vater wird durch dringende Geschäfte im Ministerium festgehalten. Und ich fühle mich unwohl, so dass ich mich nicht allein den Anstrengungen der Reise aussetzen konnte. Er hätte es beinahe als eine Störung empfunden. Zumindest hätte es ihn arg verwirrt, wenn er seinen Eltern im jetzigen Zeitpunkte hätte gegenübertreten müssen. Samstagmittag schon lag das große Haus schweigend und nahezu verlassen da. Von Törleß Klasse waren nur er und Basini zurückgeblieben, einige andere ausgenommen, welche in den Krankenzimmern lagen. Ich fürchte, dass Basini die Gelegenheit benutzen könnte, um bei einem der Lehrer Schutz zu suchen. Törleß, ich lege dir ans Herz, ihn sorgsam zu überwachen. Beim Abschied hatte Törleß noch einige heimliche Worte mit Reiting gewechselt. Es bedurfte dessen jedoch gar nicht, um Törleß Aufmerksamkeit auf Basini zu sammeln. Kaum hatte sich die Unruhe der vorfahrenden Wagen, der koffertragenden Diener, der mit Scherzen voneinander Abschied nehmenden Zöglinge aus dem Hause verloren, als das Bewusstsein seines Alleinseins mit Basini herrisch von Törleß Besitz ergriff. Das war nach dem ersten Mittagmahle. Basini saß vorne auf seinem Platze und schrieb an einem Briefe. Törleß hatte sich in die hinterste Ecke des Zimmers gesetzt und versuchte, Kant zu lesen. Er hatte sich die Situation sorgsam so ausgedacht gehabt. Vorne sitzt Basini. Hinten ich. Mit den Augen ihn festhaltend. Sich in ihn hineinbohrend. Und so will ich lesen. Nach jeder Seite sich tiefer in Basini hineinsenkend. So müsste es gehen. So müsste ich die Wahrheiten finden, ohne das Leben, das lebendige, komplizierte, fragwürdige Leben aus den Händen zu verlieren. Aber es ging nicht. Wie immer, wenn er sich etwas allzu sorgfältig vorher ausdachte. Es war zu wenig unvermittelt und die Stimmung erlahmte rasch zu einer zähen, breiigen Langeweile, die sich eklig an jeden der viel zu absichtlich immer wieder erneuten Versuche klebte. So krochen die Stunden der Dämmerung zu. Basini kann doch längst nicht mehr schreiben. Törleß hatte in die kahle, dämmerige Landschaft hinausgesehen und musste sein Auge erst an das Dunkel des Zimmers gewöhnen. Der unbewegliche Schatten. Das wird er wohl sein. Er seufzt sogar. Einmal. Zweimal. Oder schläft er? Ein Diener kam und zündete die Lampen an. Basini fährt auf und reibt sich die Augen. Dann nimmt er ein Buch aus der Lade und scheint lernen zu wollen. Törleß brannte es auf den Lippen, ihn anzusprechen. Und um dem vorzubeugen, verließ er hastig das Zimmer. Und zum Glück erlöste ihn noch rechtzeitig der Schlaf. Der nächste Tag verging. Er hat nichts als die gleiche Unfruchtbarkeit der Stille gebracht. Zerschlagen, enttäuscht, bis zu den ärgsten Zweifeln mit sich unzufrieden, legte er sich frühzeitig zu Bett. Er lag schon lange, als er Basini kommen hörte. Törleß hielt den Atem an. Es vergingen Viertelstunden. Hie und da nur durch das leise Geräusch der sich im Bette bewegenden Körper unterbrochen. Stunden vergehen. Turles befand sich in einem eigentümlichen Zustande, der ihn wach erhielt. Gestern waren es sinnliche Bilder der Einbildungskraft gewesen, in denen er gefiebert hatte. Heute aber war es von Anfang an nichts als ein triebhafter Wunsch, aufzustehen und zu Basini hinüberzugehen und den Schlafenden wie eine Beute zu überfallen. Aber was soll ich denn eigentlich bei ihm? Und er musste sich gestehen, dass die Grausamkeit und Sinnlichkeit in ihm gar kein rechtes Ziel hatte. Er wäre in Verlegenheit gekommen, wenn er sich wirklich auf Basini gestürzt hätte. Ich will ihn doch nicht prügeln. Gott bewahre. Und in welcher Weise sollte er seine sinnliche Erregung an ihm befriedigen? Er empfand unwillkürlich einen Abscheu, als er an die verschiedenen kleinen Knabenlaster dachte. Sich vor einem anderen Menschen so bloßstellen? Nie. Und während alle Bilder aus seinem Kopfe wichen und er sich unaufhörlich sagte, dass es jetzt wohl am besten wäre, den Schlaf zu suchen, richtete er sich mechanisch von seinem Lager auf. Ganz langsam. Ganz langsam. Er fühlte ordentlich, wie dieser seelische Zwang nur Schritt für Schritt gegen die Widerstände Boden gewann, richtete er sich auf. Erst einen Arm, dann den Oberkörper, dann ein Knie unter der Decke hervorschieben, dann... Doch plötzlich eilte er mit bloßen Füßen auf den Zehen zu Basini hinüber und setzte sich auf den Rand des Bettes. Basini schläft. Er sieht ganz so aus, als ob er angenehm träumte. Und ohne Besinnen fasste er Basini an der Schulter und rüttelte ihn wach. Der Schläfer reckte sich einige Male träge, dann fuhr er auf und blickte Turles mit schlafblöden Augen an. Turles erschrak. Soll ich ihn fragen, ob er Streichhölzchen habe? Wie viel Uhr es sei? Basini glotzte ihn noch immer ohne Verständnis an. Schon zog Turles, ohne ein Wort hervorgebracht zu haben, den Arm zurück. Schon glitt er von dem Bette herunter, um lautlos in das Seine zurückzuschleichen. Da schien Basini die Situation erfasst zu haben und richtete sich mit einem Rucke auf und sah ihn noch einmal mit einem fragenden, prüfenden Blicke an. Er steigt vollends aus dem Bette, schlüpft in Mantel und Hausschuhe und geht mit schlurfenden Schritten voran. Dies geschieht nicht zum ersten Mal. Turles sperrte die Kammer auf und sie traten ein. Er stand mit dem Rücken zu Basini und zündete die kleine Lampe an. Als er sich umdrehte, stand Basini nackt vor ihm. Unwillkürlich trat er einen Schritt zurück. Der plötzliche Anblick dieses nackten, schneeweißen Körpers, hinter dem das Rot der Wände zu Blut wurde, blendete und bestürzte ihn. Basini ist schön gebaut. An seinem Leibe fehlt fast jede Spur männlicher Formen. Er war von einer keuschen, schlanken Magerkeit, wie der eines jungen Mädchens. Turles konnte sich der Macht dieser Schönheit nicht entziehen. Er hatte vorher nicht gewusst, was Schönheit sei. Denn was war ihm in seinem Alter Kunst? Was kannte er schließlich davon? Ist sie doch bis zu einem gewissen Alter jedem in freier Luft aufgewachsenen Menschen unverständlich und langweilig. Hier aber war sie auf den Wegen der Sinnlichkeit zu ihm gekommen, heimlich, überfallend. Ein betörender, warmer Atem strömte aus der entblößten Haut. Eine weiche, lüsterne Schmeichelei. Es ist doch ein Mann. und doch war etwas daran, das zum Händefalten feierlich und bezwingend war. Was fällt dir denn ein, Basini? Gleich wirst du wieder. Basini schien bestürzt. Zögernd und ohne die Augen von mir zu lassen, nimmt er den Mantel vom Boden auf. Da, setz dich. Er gehorcht. Warum hast du dich ausgezogen? Nun, ich dachte... Was dachtest du? Die anderen? Was die anderen? Beineberg und Reiting. Was? Beineberg und Reiting? Was taten sie? Du musst mir alles erzählen. Ich will es so, verstehst du? Obwohl ich es schon von den anderen gehört habe. Turles wurde bei dieser unbeholfenen Lüge rot. Basini biss sich die Lippen. Nun, wird's? Nein. Verlange nicht, dass ich erzähle. Bitte. Ich will ja alles tun, was du willst, aber lass mich nicht erzählen. Du hast solch eine besondere Art, mich zu quälen. Ich will dich gar nicht quälen. Ich will dich nur zwingen, selbst die volle Wahrheit zu sagen. Aber ich habe doch gar nichts getan, was besonderen Erzählens wert wäre. So? Warum aber hast du dich dann ausgezogen? Sie verlangten es so. Und warum hast du getan, was sie verlangten? Du bist also feig. Nein, ich bin nicht feig. Wirst du den Mund halten? Sag das nicht. Wenn du ihre Prügel fürchtest, so könnten dir die meinen auch nicht schlecht bekommen. Ich fürchte aber gar nicht ihre Prügel. So? Was denn? Sie sagen, wenn ich ihnen zu Willen sei, werde mir nach einiger Zeit alles verziehen werden. Von Ihnen beiden? Nein, überhaupt. Wie können Sie das versprechen? Ich bin doch auch noch da. Hierfür werden Sie schon sorgen, sagen Sie. Dies gab Turles einen Schlag. Das erinnerte ihn an Beinebergs Worte. Reiting würde gegebenenfalls gegen mich gerade so handeln. Und wenn es wirklich zu einer Intrige käme, wie soll ich ihr begegnen? Minuten verstrichen zwischen ihm und Basini. An Wagemut und Ausdauer zu derlei Ränken gebricht es mir. Aber nur deswegen, weil ich mich zu wenig dafür interessiere. Weil ich nie meine ganze Persönlichkeit im Spiele fühle. Haben Sie dir Näheres gesagt? Wie Sie sich das denken? Nein. Sie sagten nur, dass Sie schon sorgen würden. Eine Gefahr lag nun da. Irgendwo im Versteck und lauerte auf Turles. Das war kein lässiges Sich-Treiben-Lassen mehr, kein Spielen mit rätselhaften Gesichten. Das hatte harte Ecken und war fühlbare Wirklichkeit. Und was tun sie mit dir? Wenn es dir mit deiner Besserung ernst ist, musst du mir alles sagen. Sie lassen mich auskleiden. Ja, das sah ich doch. Und dann? Eine kleine Weile verstrich. Und plötzlich sagte Basini: Verschiedenes? Er sagte es mit einer weibischen, buhlerischen Betonung. Du bist also ihre Mätresse? Oh nein, ich bin ihr Freund. Sie sagen es selbst? Reiting? Ja. Er ist sehr freundlich zu mir. Meist muss ich mich ausziehen und ihm etwas aus Geschichtsbüchern vorlesen. Von Rom und seinen Kaisern, von den Borgias. Na, du weißt schon. Lauter solch blutige, große Sachen. Dann ist er sogar zärtlich gegen mich. Und nachher schlägt er mich meistens. Wonach? Ach so. Ja. Und Beineberg? Oh, Beineberg ist hässlich. Erzähle, was Beineberg mit dir tut. Nun, auch so wie Reiting, nur... Aber du darfst mich nicht wieder gleich schimpfen. Vorwärts. Nur auf einem anderen Umwege. Er hält mir erst lange Reden über meine Seele und lässt mich sitzen und ein geschliffenes Glas anstarren. Er hypnotisiert dich? Nein, er sagt, er müsse nur alle Dinge, die an der Oberfläche meiner Seele umherschwimmen, einschläfern und kraftlos machen. Dann erst könne er mit meiner Seele selbst verkehren. Und wie verkehrt er denn mit ihr? Das ist ein Experiment, das ihm noch nie gelungen ist. Er sitzt und ich muss mich auf die Erde legen, sodass er die Füße auf meinen Leib stellen kann. Ich muss von dem Glas recht träge und schläfrig geworden sein. Dann auf einmal befiehlt er mir zu bellen, leise, mehr winselnd, so wie ein Hund aus dem Schlafe herausbellt. Wozu das? Man weiß nicht, wozu es gut ist. Er lässt mich auch grunzen, wie ein Schwein. Denn er behauptet, dass möglicherweise eine meiner früheren Existenzen so gewesen sei und dass man sie erst hervorlocken müsse, um sie unschädlich zu machen. Und du glaubst ihm all das? Gott bewahre, ich meine, er selbst glaubt nicht daran. Wer glaubt denn heute gar an eine solche Seelenwanderung? Dass ich gefehlt habe, weiß ich ganz gut. Aber ich habe immer gehofft, es wieder gut machen zu können. Da ist gar kein Hokuspokus nötig. Ich zerbreche mir auch gar nicht den Kopf darüber, wieso ich meinen Fehltritt begehen konnte. So etwas kommt so rasch, so von selbst. Man merkt erst nachher, dass man etwas Unkluges getan hat. Wenn es ihm aber Vergnügen macht, etwas Übersinnliches dahinter zu suchen, so soll er, meinetwegen. Vorläufig muss ich ihm ja doch zu Willen sein. Wenn er nur lieber unterlassen möchte, mich zu stechen. Was? Ja, mit einer Nadel. Nun, nicht heftig. Nur, um zu sehen, wie ich darauf reagiere. Nachher kommen jedes Mal Viertelstunden, wo er schweigt und ich nicht weiß, was in ihm vorgeht. Danach aber bricht er plötzlich los und verlangt Dienste von mir, wie besessen. Weit ärger als Reiting. Und du tust alles, was man von dir verlangt? Was bleibt mir übrig? Ich will wieder ein anständiger Mensch werden und meine Ruhe haben. Gib jetzt genau Acht und beantworte meine Fragen. Wieso konntest du stehlen? Wieso? Schau, ich brauchte das Geld. Dringend. Von den Kameraden wollte mir keiner leihen. Ich wollte es mir nur heimlich ausleihen. Nicht so meine ich es. Wie fühltest du dich? Was ging in jenem Augenblick in dir vor? Nun ja, gar nichts. Aber das erste Mal mit Reiting. Als er zum ersten Mal jene Dinge von dir verlangte. Verstehst du? Unangenehm war es mir schon. Weil es so auf Befehl geschehen sollte. Denn sonst... Denk nur, wie viele tun solche Sachen freiwillig? Zum Vergnügen. Ohne dass die anderen davon wissen. Da ist es wohl nicht so arg. Aber du hast es auf Befehl getan. Sie hätten mich geprügelt, angezeigt. Alle Schande wäre auf mich gekommen. Nun, meinetwegen lassen wir das. Sieh, da verlangt auf einmal einer von dir einen so erniedrigenden Dienst. Du fühlst im selben Augenblick, dass du zu feig bist, um Nein zu sagen. Ging da nicht durch dein ganzes Wesen ein Riss? Ein Schreck. Unbestimmt. Als ob sich eben etwas Unsagbares in dir vollzogen hätte. Ich verstehe dich nicht. Gott, ich weiß nicht, was du willst. So, pass auf. Ich werde dir jetzt befehlen, dich wieder auszukleiden. Dich platt da vor mir auf die Erde zu legen. Lach nicht. Ich befehle es dir wirklich. Hörst du? Basini lächelte. So. Siehst du? Jetzt liegst du nackt vor mir auf der Erde. Ich könnte jetzt auf deinen nackten Leib speien, wenn ich wollte. Drücke nur den Kopf fest auf die Erde. Sieht der Staub am Boden nicht merkwürdig aus? Wie eine Landschaft voll Wolken und Felsblöcken so groß wie Häuser? Ich könnte dich mit Nadeln stechen. Aber ich will nicht. Ich könnte dich bellen lassen. Ich könnte dich Bewegungen machen lassen. Du weißt schon. Und du müsstest dazu seufzen. Oh, meine liebe Mutter. Aber ich will nicht. Will nicht. Verstehst du? Du quälst mich. Ja. Ich quäle dich. Aber nicht darum ist es mir. Ich will nur eines wissen. Wenn ich all das wie Messer in dich hineinstoße, was ist in dir? Was vollzieht sich in dir? Zerspringt etwas in dir? Ich weiß nicht, was du willst. Ich kann dir nichts erklären. Es geschieht. Sag, verstehst du mich denn gar nicht? Basini weinte, ohne aufzuhören. Thales schwieg. Er blieb erschöpft, reglos an der Wand lehnen und starrte vor sich hin. Geradeaus ins Leere. Wenn du in meiner Situation wärest, würdest du gerade so handeln, hatte Basini gesagt. Da war das Geschehene als eine einfache Notwendigkeit, ruhig und ohne Verzerrung. Thales Selbstbewusstsein lehnte sich in heller Verachtung selbst gegen die bloße Zumutung auf. Ja, ich würde mehr Charakter haben als er. Ich würde solche Zumutungen nicht ertragen. Aber ist dies auch von Belang? Nein, nicht daran liegt's, wie ich handeln würde, sondern daran, dass ich, wenn ich einmal wirklich so handelte wie Basini, ebenso wenig Außergewöhnliches dabei empfinden würde wie er. Dies ist das Eigentliche. Mein Gefühl meiner selbst würde genauso einfach und von allem Fragwürdigen entfernt sein wie das Seine. Unaufhörlich wiederholte er sich dies. Basini hatte sich mittlerweile längst aufgerichtet. Er bemerkte den stieren, geistesabwesenden Blick seines Gefährten. Leise nahm er seine Kleider auf und schlich sich davon. Thales sah es wie durch einen Nebel hindurch, aber er ließ es wortlos geschehen. Seine Aufmerksamkeit war ganz durch das Bestreben gefesselt, jenen Punkt in ihm wieder aufzufinden, wo plötzlich jener Wechsel in der innerlichen Perspektive stattgefunden hatte. Erst ein Gedanke weckte Thales auf wie die leise Berührung einer warmen Hand. Ein anscheinend so selbstverständlicher Gedanke, dass sich Thales wunderte, nicht schon längst auf ihn verfallen zu sein. Ein Gedanke, der gar nichts tat, als die eben gemachte Erfahrung registrieren. Es kommt immer einfach, unverzerrt, in natürlichen, alltäglichen Proportionen, was von Ferne so groß und geheimnisvoll aussieht. So als ob eine unsichtbare Grenze um den Menschen gezogen wäre zwischen dem Leben, das man lebt, und dem Leben, das man fühlt, ahnt, von Ferne sieht. Ein sonderbarer Gedanke, fühlte er. Endlich lag er in seinem Bett. Er dachte an gar nichts mehr. Schließlich schlief Turles ein. Kein Traum zog durch seine Ruhe. Aber eine unendlich angenehme Wärme breitete weiche Teppiche unter seinen Leib. Schließlich wachte er darüber auf, und beinahe hätte er einen Schrei ausgestoßen. An seinem Bette saß Basini. Und mit rasender Behendigkeit löste dieser im nächsten Augenblicke das Hemd von seinem Leibe, schmiegte sich unter die Decke und presste seinen nackten, zitternden Leib an Turles an. Was fällt dir denn ein? Sei nicht wieder so. So wie du ist keiner. Sie verachten mich nicht so wie du. Sie tun dies nur scheinbar, damit sie dann desto anders sein können. Aber du, gerade du, du bist sogar jünger als ich. Wenn du auch stärker bist. Du bist nicht so roh und prahlerisch wie sie. Du bist sanft. Ich liebe dich. Was sagst du? Was soll ich mit dir? Bitte. So geh doch weg. Doch, bitte. Es wäre mir ein Genuss, dir zu dienen. Basini betrügt mich. Er will mich nur zu sich hinabziehen, damit ich ihn nicht mehr verachten kann. Doch, bitte. Das bin nicht ich. Bitte. Nicht ich. Nur wenn Turles ein neues der Worte traf, wachte er auf, weil er plötzlich fühlte, wie etwas schrecklich Unfassbares, das eben, wie im Traum, seine Hände Basini näher gezogen hatten. Dienstagabends kehrten die ersten Zöglinge zurück. Ein anderer Teil kam erst mit den Nachtzügen. Es war eine beständige Unruhe im Hause. Turles empfing seine Freunde unwirsch und verdrossen. Er hatte nicht vergessen. Und dann brachten sie auch etwas so Frisches und Weltmännisches von außen mit. Es beschämte ihn, der jetzt die drückende Luft enger Stuben liebte. Er schämte sich jetzt überhaupt häufig. Aber nicht eigentlich deswegen, wozu er sich hatte verführen lassen. Denn dies ist in Instituten nichts so Seltenes, als weil er sich nun tatsächlich einer Art Zärtlichkeit für Basini nicht erwehren konnte und andererseits eindringlicher denn je empfand, wie verachtet und erniedrigt dieser Mensch war. Er hatte des Öfteren heimliche Zusammenkünfte mit ihm. Des Nachts aber ließ ihn eine Eifersucht, mit der er Beineberg und Reiting bewachte, nicht zur Ruhe kommen. Die beiden hielten sich jedoch von Basini zurück. Vielleicht langweilt er sie bereits. Jedenfalls scheint mit ihnen eine Veränderung vor sich gegangen zu sein. Wenn sie zu dritt beisammen waren, drangen die beiden darauf, dass Basini nächstens wieder in die Kammer oder auf den Boden befohlen werde. Turles suchte es durch allerhand Ausflüchte hinauszuschieben, litt dabei aber beständig unter dieser heimlichen Anteilnahme. Er war ganz von Gefühlen umrauscht, wie von lüsternen Frauen in hochgeschlossenen Gewändern unter vorgebundenen Masken. Turles kannte sich selbst nicht mehr. Und gerade daraus wuchs seine Lust zu wilder, verachtender Ausschweifung, wie wenn bei einem galanten Feste plötzlich die Lichter verlöschen und niemand mehr weiß, wen er zur Erde zieht und mit Küssen bedeckt. Einige Tage später, als sie zu dritt in der Kammer beisammen waren, fing Reiting zu sprechen an. Beineberg war sehr ernst. Basini hat sich mit dem Gehorsam, den er uns schuldet, abgefunden und leidet nicht mehr darunter. Wir müssen ihn noch weiter demütigen und herunterdrücken. Ich möchte sehen, wie weit das geht. Vielleicht liefern wir ihn überhaupt der Klasse aus. Das wäre das Gescheiteste. Ich habe diese Massenbewegungen gern. Und so etwas in Szene zu setzen, ist für mich ein außerordentliches Vergnügen. Was wollt ihr aber zunächst tun? Vorderhand würde es mir genügen, ihn so weit zu bringen, dass er wieder zu allem Ja sagt. Wozu? Natürlich, mach nur nicht so erstaunte Augen. Damals hast du sie auch so aufgerissen. Und es handelt sich doch um nichts gar so Arges. Übrigens hat mir Beineberg gestanden, dass er dasselbe mit Basini tut. Aber Beineberg erwiderte nichts. Er blieb in seiner nachdenklichen Stellung sitzen und schlug kaum die Augen auf. »Na, Beineberg? Möchtest du nicht mit deiner Sache herausrücken? Sie ist ganz amüsant.« »Ja, es ist wahr, Tölles. Ich habe dasselbe mit Basini getan wie Reiting. Vielleicht noch einiges mehr. Deswegen, weil ich des Glaubens war, dass die Sinnlichkeit vielleicht das richtige Tor sein könnte.« Das war so ein Versuch. Aber dieses Planlose hat keinen Sinn. Darüber habe ich nachgedacht. Nächtelang nachgedacht. Wie man etwas Systematisches an seine Stelle setzen könnte. Jetzt glaube ich, es gefunden zu haben. Jetzt wirst du auch sehen, wie sehr du damals im Unrecht warst. Alles ist unsicher, was von der Welt behauptet wird. Alles geht anders zu. Jetzt hoffe ich aber, das Positive zeigen zu können, das andere. Reiting verteilte die Teeschalen. Dabei stieß er vergnügt Törles an. Gib gut Acht. Das ist sehr fesch, was er sich ausgetüftelt hat. Törles, du selbst hattest damals jene kleine Sonderbarkeit in der Mathematik herausgefunden. Dieses Beispiel, dass unser Denken keinen gleichmäßig festen, sicheren Boden hat. Wir müssten eigentlich längst verzweifelt sein, denn unser Wissen ist auf allen Gebieten von solchen Abgründen durchzogen. Wir verzweifeln aber nicht. Wir fühlen uns dennoch so sicher wie auf festem Boden. Wenn wir dieses sichere, gewisse Gefühl nicht hätten, würden wir uns aus Verzweiflung über unseren armen Verstand töten. Wir haben nur verlernt, auf dieses Gefühl zu achten, aber es ist eines der ältesten. Vor tausenden von Jahren haben schon Völker darum gewusst. Nimm also an, die Seele existiere. Dann ist es doch ganz selbstverständlich, dass wir kein heißeres Bestreben haben können, als den verloren gegangenen Kontakt mit ihr wiederherzustellen. Wozu lange reden? Ich werde es euch beweisen. Wie willst du es denn eigentlich anpacken, deiner Seele habhaft zu werden? Am nächsten dürfte man wohl mit Hilfe der Hypnose gelangen. Nicht nach dieser landläufigen Art werde ich Basini hypnotisieren, sondern nach meiner eigenen, die einer schon im Mittelalter angewandten ähnlich ist. Oh, ist dieser Beineberg nicht kostbar? Er hätte zur Zeit der Weltuntergangsprophezeiungen leben sollen. Dann hätte er am Ende wirklich geglaubt, dass es seine Seelenmagie gewesen sei, deretwegen die Welt bestehen blieb. Als Törles auf diesen Spott hin Beineberg ansah, bemerkte er, dass dessen Gesicht ganz starr, wie in krampfhafter Aufmerksamkeit verzerrt war. Streitet nicht. Meinetwegen kann jeder machen, was er will. Ich glaube an gar nichts. Ich warte ab, was ihr herausbringt. Es wurde die zweitnächste Nacht bestimmt. Törles ließ die Nacht widerstandslos an sich herankommen. In dieser neu entstandenen Situation war auch sein Gefühl für Basini völlig erkaltet. Beinebergs Vorhaben ist zwar nur ein lächerlicher Hokuspokus, aber doch wenigstens etwas Festes und Überlegtes, während in mir alles in undurchsichtiger Verwirrung liegt. Auf einem querlaufenden Balken nahmen sie in der Kammer Platz. In erwartungsvoller Spannung, wie in einem Theater. Beineberg war mit Basini schon da. Beineberg hieß Basini, sich zu entkleiden. Die Nacktheit hat in dem Dunkel einen bläulichen, faulen Schimmer. Und sie wirkte durchaus nicht erregend. Plötzlich zog Beineberg den Revolver aus der Tasche und hielt ihn gegen Basini. Selbst Reiting neigte sich davor, um jeden Augenblick dazwischen springen zu können. Beineberg lächelt eigentümlich verzerrt. So als ob er es gar nicht wollte, sondern nur das Heraufdrängen irgendwelcher fanatischer Worte seine Lippen zur Seite geschoben hätte. Basini war wie gelähmt in die Knie gesunken und starrte mit angstvoll aufgerissenen Augen die Waffe an. »Steh auf«, sagte Beineberg. »Steh auf. Wenn du alles genau befolgst, was ich dir sage, soll dir kein Leid geschehen. Wie du mich aber durch den geringsten Widerspruch störst, schieße ich dich nieder. Merk dir das. Knie dich jetzt da oben hin.« In halber Höhe lief ein breiter, waagrechter Balken. Ganz aufrecht. Halte dich völlig gerade. Das Kreuz musst du einziehen. Beineberg stellt eine kleine Spiritusflamme so vor ihn hin, dass er den Kopf ein wenig zurückbeugen muss, um voll hineinzusehen. Und jetzt schau fort da drauf, aber ohne zu blinzeln. Die Augen musst du so weit öffnen, als du nur kannst. Man konnte nicht viel wahrnehmen, aber nach einiger Zeit schien Basinis Körper zu beginnen, wie ein Pendel hin und her zu schwingen. Die bläulichen Reflexe bewegen sich auf seiner Haut auf und ab. Bist du müde? Diese Frage war in der gewöhnlichen Weise der Hypnotiseure gestellt. Folge mir jetzt genau, Basini. Schläfere alle Gedanken ein, starre in diese kleine Flamme. Konzentriere alle Aufmerksamkeit nach innen. Starre die Flamme an. Dein Denken wird wie eine Maschine, die immer langsamer geht. Immer langsamer geht. Starre nach innen. So lange, bis du den Punkt findest, wo du dich fühlst, ohne einen Gedanken oder eine Empfindung zu fühlen. Dein Schweigen wird mir die Antwort sein. Minuten verstrichen. Fühlst du den Punkt? Keine Antwort. Höre, Basini, ist es dir gelungen? Schweigen. Oben schwingt Basinis Körper, von der Dunkelheit trunken, hin und her. Die Seele trägt nicht mehr die Fesseln der Naturgesetze, Törleß. Sie ist nicht mehr zur Strafe verurteilt, einen Körper schwer zu machen, zusammenzuhalten. Neige dich vor, Basini, so. Ganz allmählich, immer weiter mit dem Körper hinaus. Die Seele hat eigenmächtig den Körper verlassen. Vielleicht bleibt der Körper in der Luft schweben, weil nichts, keine Kraft des Lebens noch des Todes mehr sich seiner annimmt. Ich weiß es nicht. Neige dich vor, Basini. Mehr noch. In diesem Augenblick polterte Basinis Körper, der aus Angst allen Befehlen gefolgt war, schwer aufschlagend Beineberg zu Füßen. Reiting beginnt laut zu lachen. Beineberg aber stieß einen gurgelnden Wutschrei aus, als er den Betrug erfasst hatte. Mit einer blitzschnellen Bewegung riss er seinen Ledergurt vom Leibe, fasste Basini bei den Haaren und peitschte wie rasend auf ihn ein. Und Basini heult unter ihnen, verschmerzt. Thales war während des ganzen Auftrittes ruhig geblieben. Er hatte im Stillen gehofft, dass sich vielleicht doch etwas ereignen werde, das ihn wieder mitten in seinen verlorenen Empfindungskreis versetzen würde. Es war eine törichte Hoffnung, dessen blieb er sich stets bewusst. Aber sie hatte ihn doch festgehalten. Nun schien ihm jedoch, dass alles vorbei sei. Die Szene widerte ihn an. Ganz gedankenlos, stummer, toter Widerwille. Er erhob sich leise und ging, ohne ein Wort zu sagen, fort. Ganz mechanisch. Beineberg schlug sich noch immer an Basini müde. Als Törleß im Bette lag, fühlte er ein Abschluss. Etwas ist vorbei. Während der nächsten Tage oblag er ruhig seinen Arbeiten in der Schule. Er kümmerte sich um nichts. Da trat am vierten Tage, als gerade niemand zugegen war, Basini auf ihn zu. Er sieht elend aus. Sein Gesicht ist bleich und abgemagert. In seinen Augen flackerte das Fieber einer beständigen Angst. Du musst mir helfen. Nur du kannst es tun. Ich halte es nicht mehr länger aus, wie sie mich quälen. Jetzt werden sie mich noch totschlagen. Thales war es unangenehm, hierauf eine Antwort zu geben. Endlich sagte er, ich kann dir nicht helfen. Du selbst bist an allem schuld, was mit dir geschieht. Aber du warst doch vor kurzem noch so lieb zu mir. Niemals. Aber... Schweig davon! Das war nicht ich. Ein Traum, eine Laune. Basini fühlte, Thurles war kalt. Ein anderer. Da warf er sich vor ihm in die Knie, schlug mit dem Kopf auf den Boden und schrie, Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! Um Gottes Willen, hilf mir! Thurles zauderte einen Augenblick. In ihm war weder der Wunsch, Basini zu helfen, noch genügend Empörung, um ihn von sich zu stoßen. So folgte er dem erstbesten Gedanken. Komm heute Nacht auf den Boden. Ich will noch einmal mit dir darüber sprechen. Thurles hatte Basini die Zusammenkunft entgegen seiner eigentlichen Überzeugung bestimmt. Er hatte das Bedürfnis, es kurz zu machen. Basini wusste nicht, wie er sich benehmen sollte. Er war so verprügelt, dass er sich kaum zu rühren getraute. Er wartete, was dieser tun werde. Endlich brach Thurles das Schweigen. Ich werde dir nicht helfen. Ich hatte allerdings eine Zeit lang ein Interesse an dir. Aber das ist jetzt vorbei. Du bist wirklich nichts als ein schlechter, feiger Kerl. Doch genug. Ich bin dir ja keine Erklärung schuldig. Nur eines noch. Wie ist dir jetzt zumute? Wie soll mir zumute sein? Ich kann es nicht länger ertragen. Aber so ganz einfach ein Schmerz? Du fühlst, dass du leidest? Und du willst dem entgehen? Ganz einfach und ohne Komplikationen. Basini fand keine Antwort. Nun ja. Ich frage nur so nebenher. Nicht genau genug. Aber das ist ja gleichgültig. Mach, was du willst. Da riss sich Basini die Kleider vom Leibe und drängte sich an Thurles heran. Sein Körper ist von Striemen überzogen. Widerwärtig. Seine Bewegung elend, wie die eines ungeschickten Freudenmädchens. Ekelnd wandte sich Thurles ab. Er hatte aber kaum die ersten Schritte in das Dunkel hineingetan, als er auf Reiting stieß. Was ist das? Du hast geheime Zusammenkünfte? Er hat mich darum gebeten. Ich soll ihn beschützen. Na, da ist er ja an den Richtigen gekommen. Vielleicht würde ich es doch tun. Aber mir ist die ganze Geschichte langweilig. Reiting sah unangenehm betroffen auf. Dann fuhr er zornig Basini an. Basini, wir werden dich schon lehren, Heimlichkeiten gegen uns anzustiften. Dein Schutzengel Thurles wird selbst zusehen und sein Vergnügen daran haben. Höre, Reiting, das werde ich nicht tun. Ich will nichts mehr damit zu schaffen haben. Mir ist das Ganze zuwider. Auf einmal? Ja, auf einmal. Jetzt sehe ich nur, dass du und Beineberg abgeschmackt roh seid. Oh, du sollst sehen, wie Basini Kot frisst. Das interessiert mich jetzt nicht mehr. Hat dich aber doch. Ich sagte dir schon, nur solange mir Basinis Zustand dabei ein Rätsel war. Ich weiß jetzt nichts von Rätseln. Alles geschieht, das ist die ganze Weisheit. Was ihr jetzt treibt, ist nichts als eine gedankenlose, öde, ekelhafte Quälerei. Halte dich zurück, Thurles. Ich verbiete dir, uns hier vor Basini zu beschimpfen. Ach was, du hast nichts zu verbieten. Halte deinen Mund, oder... Reiting schien auf Thurles zuspringen zu wollen. Thurles wich einen Schritt zurück und schrie ihn an. Glaubst du, ich werde mich mit dir prügeln? Dafür steht mir Basini nicht. Mach mit ihm, was du willst, aber lass mich jetzt vorbei. Reiting schien sich eines Besseren als seines Dreinschlagens besonnen zu haben und trat zur Seite. Nicht einmal Basini rührte er an. Aber Turles, der ihn kannte, wusste nun, dass hinter seinem Rücken eine bösartige Gefahr drohe. Schon am zweitnächsten Nachmittage traten Reiting und Beineberg auf Turles zu. Wie ich hörte, hast du uns beschimpft? Noch dazu vor Basini? Weswegen? Du weißt, dass wir uns solches nicht bieten lassen. Weil aber du es bist, wollen wir die Sache ruhen lassen. Nur eines musst du tun. Basini kommt heute Nacht in die Kammer. Wir werden ihn dafür züchtigen, dass er dich aufhetzte. Wenn du uns weggehen siehst, komme nach. Aber Turles sagte nein. Nein. Warum? Nein. Beineberg trat ganz nahe an Turles heran. Denkst du, wir wissen nicht, wie weit du dich mit Basini eingelassen hast? Ihr ekelt mich an. So höre, wenn du glaubst, dich trotzdem jetzt über uns erheben zu können, die wir deine Lehrmeister waren, so irrst du dich arg. Kommst du heute Abend mit oder nicht? Nein. Mein lieber Turles, wenn du dich also nicht rechtzeitig besinnst, stellen wir dich der Klasse als den Mitschuldigen Basinis hin. Dann mag er dich beschützen. Turles hatte vor den Drohungen Angst, das ja. Aber weiter nichts. Die Gefahr hatte ihn mitten in das Wirbeln der Wirklichkeit gezogen. Nur über das, was zunächst zu geschehen habe, war er sich noch nicht klar. Da fiel ihm in der Nacht ein Brief ein. Es war die Antwort auf einen von ihm an die Eltern gerichteten, in dem er damals, so gut es gehen mochte, von seinen sonderbaren Seelenzuständen berichtet hatte. Es war wieder eine recht hausbackene Antwort voll rechtschaffener, langweiliger Ethik gewesen. Sie raten, Basini zu bewegen, dass er sich selbst stelle, damit dieser unwürdige, gefährliche Zustand seiner Abhängigkeit ein Ende finde. Die Entscheidung war in diesem Augenblicke gefallen. Nun riss er hastig ein Blatt aus seinem Notizbuche und schrieb, bei dem ungewissen Lichte der Nachtlampe, in großen, schwankenden Buchstaben darauf: Sie werden dich morgen der Klasse ausliefern. Der einzige Ausweg ist, dass du dich selbst dem Direktor anzeigst. Schiebe alles auf R und B und schweige von mir. Du siehst, dass ich dich retten will. Er blieb wach liegen, bis die drei zurückkamen. Dann wartete er, bis er an den gleichmäßigen Atemzügen hörte, dass sie schliefen. Den Zettel steckte er dem Schlafenden in die Hand. Dann schlief auch er, von der Aufregung erschöpft, ein. Den nächsten Tag schienen Beineberg und Reiting noch als Frist Turles gewähren zu wollen. Mit Basini wurde es jedoch ernst. Beineberg und Reiting gehen zu Einzelnen hin. Und um sie herum bilden sich Gruppen, in denen eifrig geflüstert wird. Die Aufregung wuchs. Turles konnte es beobachten. Erst lächelt man. Dann werden einige ernst. Böse Blicke gleiten an Basini vorbei. Endlich brütete es wie ein dunkles, heißes, von finsteren Gelüsten schwangeres Schweigen über der Klasse. Zufällig war ein freier Nachmittag. Alle versammelten sich hinten bei den Kästen der Sporthalle. Basini wurde vorgerufen. Beineberg und Reiting stehen wie zwei Bändiger zu seinen Seiten. Das probate Mittel des Entkleidens machte, nachdem man die Türen der Halle verschlossen und Posten ausgestellt hatte, allgemeinen Spaß. Reiting hält ein Päckchen Briefe von Basinis Mutter in seiner Hand. Mein gutes Kind, du weißt, dass ich von dem wenigen Gelde, über das ich als Witwe verfüge. Allgemeines Gebrülle, unflätiges Lachen, zügellose Scherze flattern aus der Masse auf. Reiting will weiterlesen. Plötzlich stößt einer Basini. Ein anderer stößt ihn halb im Scherze, halb in Entrüstung zurück. Ein dritter gibt ihn weiter. Plötzlich fliegt Basini. Nackt, mit von der Angst aufgerissenem Munde, wie ein wirbelnder Ball, unter Lachen, Jubelrufen, Zugreifen aller im Saale umher. Von einer Seite zur anderen. Stößt sich Wunden an den scharfen Ecken der Bänke, fällt in die Knie, die er sich blutig reißt und stürzt, endlich blutig, bestaubt, mit tierischen, verglasten Augen zusammen. Während augenblicklich Schweigen eintrat und alles vordrängte, um ihn am Boden liegen zu sehen. Thales hatte die Macht der fürchterlichen Drohung vor sich gesehen. Und immer noch wusste er nicht, was Basini tun werde. Morgen in der Nacht wird Basini an ein Bett gebunden, Thales. Wir haben beschlossen, ihn mit Florettklingen durchzupeitschen. Aber zur allgemeinen Verwunderung erschien schon am frühen Morgen der Direktor in der Klasse, in seiner Begleitung der Klassenvorstand und zwei Lehrer. Basini wurde von der Klasse entfernt und in ein eigenes Zimmer gebracht. Der Direktor aber hielt eine zornige Ansprache wegen der zutage getretenen Rohheiten und ordnete eine strenge Untersuchung an. Basini hat sich selbst gestellt. Ja, jemand muss ihn verständigt haben. Gegen Thales schöpfte niemand Verdacht. Nicht einmal Reiting und Beineberg suchten in ihm den Verräter. Schon die Verbindlichkeiten gegen seine Eltern würden sie von einem Vorgehen gegen Thales zurückgehalten haben. Thales empfand über seinen Schritt keine Reue. Nach all den Aufregungen war es in ihm wundersam klar und weit geworden. Er lebte den ganzen Tag ruhig vor sich hin. Eine Entwicklung war abgeschlossen. Die Seele hatte einen neuen Jahresring angesetzt, wie ein junger Baum. Dieses noch wortlose, überwältigende Gefühl entschuldigte alles, was geschehen war. Nun begann Thales, seine Erinnerungen zu durchblättern. Wie ein heller Weg lagen sie vor ihm, in den sich die Spuren seiner tastenden Schritte geprägt hatten. Aber es scheint ihnen noch etwas zu fehlen. Kein neuer Gedanke. Oh nein. Aber es packt mich noch nicht, mit voller Lebendigkeit. Er fühlte sich unsicher. Und nun kam ihm die Angst, morgen vor seinen Lehrern zu stehen und sich rechtfertigen zu müssen. Wie soll ich Ihnen das auseinandersetzen? Nein. Dieser kleine Schritt, der ihn noch von dem Endpunkte des geistigen Prozesses trennte, den er durchzumachen hatte, schreckte ihn wie ein ungeheurer Abgrund. Am nächsten Tage, als man die Zöglinge einzeln zum Verhöre rief, war Thales verschwunden. Man suchte im ganzen Institute. Da wurde klar, dass er geflohen war. Und man verständigte nach allen Seiten die Behörden, ihn mit Schonung einzubringen. Die Untersuchung nahm mittlerweile ihren Anfang. Reiting und Beineberg, welche glaubten, dass Thales aus Angst vor ihrer Drohung, ihn hineinzulegen, geflohen sei, fühlten sich verpflichtet, nun jeden Verdacht von ihm abzulenken. Sie wälzten alle Schuld auf Basini. Basini ist ein diebischer, nichtswürdiger Kerl. Den wohlmeinendsten Versuchen, ihn zu bessern, antwortete er nur mit neuen Rückfällen. Und die ganze Klasse bezeugte es Mann für Mann. Wir sehen ein, gefehlt zu haben. Aber nur deswegen, weil unser Mitleid uns sagte, man solle einen Kameraden nicht eher der Strafe ausliefern, als man alle Mittel gütlicher Belehrung erschöpft habe. Und wieder schwur die ganze Klasse. Kurz, es war eine wohlverabredete Komödie. Basini schwieg stumpfsinnig zu allem. Er wünschte sich nichts als ein rasches Ende. Da wurde Thales eingebracht. Todmüde und hungrig hat man ihn in der nächsten Stadt aufgegriffen. Die Untersuchung wird aus Diskretion, da man doch etwaige Enthüllungen befürchtet, in der Privatwohnung des Direktors geführt. Zugegen waren außer diesem noch der Klassenvorstand, der Religionslehrer und der Mathematikprofessor. Um das Motiv seiner Flucht befragt, schwieg Törleß. Allseitiges, verständnisvolles Kopfnicken. Nun gut, sagte der Direktor. Nun gut, wir sind hierüber unterrichtet. Aber sagen Sie uns, was Sie bewog, das Vergehen des Basini zu verheimlichen. Törleß hätte nun lügen können, aber seine Scheu war gewichen. Es reizte ihn förmlich, von sich zu sprechen und seine Gedanken an diesen Köpfen zu versuchen. Ich weiß es nicht genau, Herr Direktor. Als ich das erste Mal davon hörte, schien es mir etwas ganz Ungeheuerliches zu sein. Etwas gar nicht Vorstellbares. Der Religionslehrer nickte Törleß befriedigt und aufmunternd zu. Ich dachte an Basinis Seele. Der Religionslehrer strahlte über das ganze Gesicht. Ich konnte mir den Augenblick nicht vorstellen, in dem eine solche Demütigung über Basini hereinbrach. Und deswegen trieb es mich immer wieder in dessen Nähe. Nun ja, Sie wollen wohl damit sagen, dass der Anblick des Lasters Sie gewissermaßen bannte. So wie man es von dem Blick der Schlangen ihren Opfern gegenüber behauptet. Der Klassenvorstand und der Mathematiker beeilten sich, ihre Zustimmung zu dem Gleichnis durch lebhafte Gesten zu erkennen zu geben. Nein, es war nicht eigentlich ein Abscheu. Sie müssen sich deutlicher ausdrücken, mein lieber Törleß. Vielleicht kann man es so sagen. Es gibt gewisse Sachen, die bestimmt sind, gewissermaßen in doppelter Form in unser Leben einzugreifen. Ich fand als solche Personen, Ereignisse, dunkle, verstaubte Winkel, eine hohe, kalte, schweigende, plötzlich lebendig werdende Mauer. Aber um Himmels Willen, Törleß, wohin verirren Sie sich? Aber Törleß bereitete es nun einmal Vergnügen, alles aus sich herauszureden. Da waren imaginäre Zahlen. Alle sahen bald einander, bald Törleß an. Der Mathematiker hüstelte. Ich muss da zu besserem Verständnis dieser dunklen Angaben hinzufügen, dass mich der Zögling Törleß einmal aufgesucht hat, um sich eine Erklärung gewisser Grundbegriffe der Mathematik, so auch des Imaginären, zu erbitten, die der ungeschulten Vernunft tatsächlich Schwierigkeiten bereiten können. Ich muss sogar gestehen, dass er hiebei unleugbaren Scharfsinn entwickelte, jedoch mit einer wahren Manie nur solche Dinge ausgesucht hatte, welche gewissermaßen eine Lücke in der Kausalität unseres Denkens, für ihn wenigstens, zu bedeuten schienen. Erinnern Sie sich noch, Törleß, was Sie damals sagten? Ja. Ich sagte, dass es mir an diesen Stellen scheine, wir könnten mit unserem Denken allein nicht hinüberkommen, sondern bedürften einer anderen, innerlicheren Gewissheit, die uns gewissermaßen hinüberträgt. Dass wir mit dem Denken allein nicht auskommen, fühlte ich auch an Basini. Der Direktor wurde bei diesem philosophischen Ausbiegen der Untersuchung bereits ungeduldig. Aber der Katechet war von Törleß' Antwort sehr befriedigt. Sie fühlen sich also, lieber Törleß, von der Wissenschaft weg zu religiösen Gesichtspunkten gezogen? Sie scheinen ein empfängliches Gemüt für das Feinere, ich möchte sagen Göttliche und über uns hinausgehende Wesen der Moral zu haben. Nun fühlte sich der Direktor doch verpflichtet, darauf einzugehen. Hören Sie, Törleß, ist es so, wie seine Hochwürden sagt? Aber Törleß sagte, nein, auch das war es nicht. Nun, dann sagen Sie uns doch endlich klipp und klar, was es gewesen ist. Wir können uns doch unmöglich mit Ihnen hier in eine philosophische Auseinandersetzung einlassen. Ich kann nicht dafür, dass es all das nicht ist, was Sie meinten. Törleß fühlte, dass der Augenblick gekommen sei, wo er klar, deutlich, siegesbewusst von dem sprechen werde, das erst undeutlich und quälend, dann leblos und ohne Kraft in ihm gewesen war. Vielleicht habe ich mich mit den irrationalen Zahlen geirrt. Ich irrte aber nicht bei Basini. Ich irrte nicht, als ich mein Auge nicht von dem schweigenden Leben des Staubes, das eine Lampe plötzlich erhellte, abwenden konnte. Nein, ich irrte mich nicht, wenn ich von einem zweiten, geheimen, unbeachteten Leben der Dinge sprach. Ich meine es nicht wörtlich. Nicht diese Dinge leben. Nicht Basini hatte zwei Gesichter, aber in mir war ein zweites, das dies alles nicht mit den Augen des Verstandes ansah. Es ist etwas Dunkles in mir, unter allen Gedanken, das ich mit den Gedanken nicht ausmessen kann. Ein Leben, das sich nicht in Worten ausdrückt und das doch mein Leben ist. Dieses schweigende Leben hat mich bedrückt, umdrängt. Das anzustarren trieb es mich immer. Ich litt unter der Angst, dass unser ganzes Leben so sei und ich nur hie und da stückweise darum erfahre. Jetzt ist das vorüber. Ich weiß, die Dinge sind die Dinge und werden es wohl immer bleiben. Und ich werde sie wohl immer bald so ansehen. Bald mit den Augen des Verstandes, bald mit den anderen. Und ich werde nicht mehr versuchen, dies miteinander zu vergleichen. Er schwieg. Er fand es ganz selbstverständlich, dass er nun gehen könne. Und niemand hinderte ihn daran. Als er draußen war, sahen sich die Zurückgebliebenen verdutzt an. Ich weiß nicht, was eigentlich in dem Kopfe dieses Turles steckt. Jedenfalls aber befindet er sich in einer so hochgradigen Überreizung, dass der Aufenthalt in einem Institute für ihn wohl nicht mehr der geeignete ist. Turles gehört in die Privaterziehung. Ich werde in diesem Sinne an seinen Vater schreiben. Zu gleicher Zeit mit dem Briefe des Direktors traf ein solcher von Turles bei seinen Eltern ein. Er bittet uns um seine Herausnahme, weil er sich in dem Institute nicht mehr auf seinem Platze fühle. Basini war mittlerweile strafweise entlassen worden. In der Schule ging alles den gewohnten Gang. Dein Vater und ich haben beschlossen, dass du von mir, Mutter, abgeholt werdest. Er nahm gleichgültigen Abschied von seinen Kameraden. Beinahe begann er schon, ihren Namen zu vergessen. Etwas Stilles, Zweifelndes war über Turles gekommen. Aber die Verzweiflung war weg. Und das, was vor der Leidenschaft dagewesen war, was von ihr nur überwuchert worden war, das Eigentliche, das Problem, saß fest. Diese wechselnde seelische Perspektive, je nach Ferne und Nähe, die ich erlebt hatte, dieser unfassbare Zusammenhang, der den Ereignissen und Dingen je nach unserem Standpunkte plötzliche Werte gibt, die einander ganz unvergleichlich und fremd sind. Dies und alles andere. Er sah es merkwürdig klar und rein und klein. So wie man es eben am Morgen sieht, wenn die ersten reinen Sonnenstrahlen den Angstschweiß getrocknet haben und Tisch und Schrank und Feind und Schicksal wieder in ihre natürlichen Dimensionen zurückkriechen. Aber wie da eine leise grüblerische Müdigkeit zurückbleibt, so war es auch Turles geschehen. Ich weiß nun, zwischen Tag und Nacht zu scheiden. Er hatte es eigentlich immer gewusst. Und nur ein schwerer Traum war verwischend über diese Grenzen hingeflutet. Und ich schäme mich dieser Verwirrungen. Aber die Erinnerung, dass es anders sein kann, dass es feine, leicht verlöschbare Grenzen rings um den Menschen gibt, dass fiebernde Träume um die Seele schleichen, die festen Mauern zernagen und unheimliche Gassen aufreißen. Auch diese Erinnerung hatte sich tief in ihn gesenkt und strahlte blasse Schatten aus. So kam es, dass er still und nachdenklich auf den Abschied wartete. Seiner Mutter, die geglaubt hatte, einen überreizten und verwirrten jungen Menschen zu finden, fiel seine kühle Gelassenheit auf. Als sie zum Bahnhof hinausfuhren, lag rechts von ihnen der kleine Wald mit dem Hause Bourgenas. Er sieht so unbedeutend und harmlos aus. Ein verstaubtes Geranke von Weiden und Erlen. Törleß erinnerte sich da, wie unvorstellbar ihm damals das Leben seiner Eltern gewesen war. Und er betrachtete verstohlen von der Seite seine Mutter. Was willst du, mein Kind? Nichts. Mama, ich dachte nur eben etwas. Und er prüfte den leise parfümierten Geruch, der aus der Taille seiner Mutter aufstieg. Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Robert Musil. Teil 2. Die Rollen und ihre Sprecher. Erzähler Michael Rotschopf. Törleß Stefan Konarske. Beineberg Manuel Rubey. Reiting Stefano Bernardin. Basini Florian Teichtmeister. Mathematiklehrer Cornelius Obonia, Schuldirektor Erwin Steinhauer, Katechet Franz Josef Tschentschitz, Mutter Törleß Petra Morse. Musiker, Violine, Amelie Böckeler und Filippo Maligno. Viola, Filippo Maligno. Violoncello, Raffaella Gromes, Enrico Melozzi und Jacopo Di Tonno. Trompete Andreas Unterreiner. Musikaufnahme Vincenzo Schiavo und Felix Fauner. Ton und Technik Wortaufnahme Stefan Wirtitsch, Christoph Kodidek, Anna Kunzio. Mischung Dietmar Rötzel und Judith Rübenach. Regieassistenz Daniela Gassner und Konstanze Renner. Komposition Michael Riesler. Hörspielbearbeitung Manfred Hess. Regie Iris Drögekamp. Produktion Südwestrundfunk und Österreichischer Rundfunk 2014. Dramaturgie Manfred Hess.